Es war Abend, als am Fenster die einst dich leis gefragt, wirst du immer bei mir bleiben? Ach, mein Kind, hast du gesagt, zwei kleine Sterne Himmel selbst, sie werden mit dir gehen, wohl in die weite, weite Welt. Zwei kleine Sterne sind mein allerletzter Gruß. Oh, denk an mich, wenn ich fortgehen muss. La la la. So mancher steht am Fenster, wenn die Nacht herniedersinkt, und es sind dieselben Worte, die der Wind.